Heute sind von der irdischen Nachbildung des ersten außerkosmischen Hyperborea nur noch winzige, versprengte Eilande vorhanden. Hitler glaubte, dass die britischen Inseln Reste von Hyperborea seien, wo die Überlebenden ihren Toten bestatteten. Deswegen wollte er während seines esoterischen Krieges dort nicht einfallen. Pytheas de Marsiglia aus Marseille hat die letzte Thule 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung gesucht. Seine Schriften gingen verloren oder wurden zum Verschwinden gebracht. Von seiner Reise erhielten wir nur Kunde durch Erwähnung anderer Autoren jener Zeit, die ihn zitieren. Helgoland oder Heilland, erlöstes Land, heiliges Land, eine kleine Insel in der Nordsee, war bis zum Mittelalter eine Felsenkuppe, auf der magische Hochzeiten veranstaltet wurden. Dort vermählte sich Foresight. Die friesischen Götter gaben den Segen und führten den Vorsitz bei den hyperboreischen tantrischen Hochzeiten. Darum haben englische Flieger noch nach Beendigung des Krieges diesen heiligen Felsen weiter bombardiert, der nun voller Krater und Wunden ist. Der jüdische Hass auf alles Hyperboreische, auf die Sage und die nordischen Erinnerungen verzeiht nichts. Er wollte den Magnetismus jenes Punktes des Planeten, ehemaliges Fenster oder Ausgangstür und Eingang Luzifers, Apollos und des Gottes Irmin neutralisieren. Jene unsinnigen Bombardierungen hatten den Charakter schwarzer Magie oder Verschwörung gegen eine esoterische Tat Hitlers, die beinahe Erfolg gehabt hätte. Der Flug von Rudolf Hess. So, als ob man auch die letzte hyperboreische Bindung Englands, Engelland, Land der germanischen Engel, mit den Tiusken an Deutschland zerstören wollte. Diesen Felsen habe ich auch besucht, diesen noch verbliebenen Rest von Hyperborea, und dort habe ich die magische Hochzeit mit meiner göttlichen Walküre vollzogen, die mich seit Valhalla, seit dem Morgenstern begleitet. Über diese so heiligen, aber im Diesseits vergessenen Dinge habe ich in meinen Büchern Das Goldene Band und NOS, Buch der Auferstehung, berichtet. Grönland, Grünland, heute eine mit Eis bedeckte große Insel, war einst grünes Land, wie es der Name besagt, verhüllt nun dieses Mysterium mit einem eisigen weißen Mantel. Was geschah mit den Hyperboreern, die dieses Land noch in historischer Zeit bewohnt haben? Sie sind verschwunden, ohne Spuren zu hinterlassen. Ob sie wohl die Eingänge zur inneren Welt, zur hohlen Erde gefunden und heute in den geheimen Städten leben wie der Führer? Ob sie sich wohl unter dem Eise Patagoniens, vielleicht in der Antarktis befinden, beschützt von den weißen Göttern, ihre Bayi, ihre Kameraden? Der grundlegende Unterschied zwischen der modernen und der alten Denkweise findet sich nach dem Glauben der modernen Humanisten in der Evolution. Die Altvordern kannten nur die Involution. Das goldene Zeitalter ist schon vorbei, es blieb zurück, ging verloren. Die jüdisch-christliche Religion verdreht diese Wahrheit sogar noch mehr, indem sie sie zu ihrem Paradies auf Erden umkehrt. In der Genesis, diesem vorsintflutlichen Schriftstück, überlebt etwas, das dem Untergang von Atlantis mehr ähnelt als dem von Hyperborea, eine viel spätere Katastrophe, vor der so etwas wie ein Paradies auf Erden, auf welcher Erde bestanden hat, ein goldenes Zeitalter. Wir sahen schon, wie die Genesis verfälscht worden ist, als sich ein primitives Volk von Unwissenden und Sklaven dieses Schriftstückes bemächtigte. Es sind die Indo-Arier, die uns eine genaue Beschreibung des kosmischen und planetarischen Phänomens der Involution liefern. In der eigentlichen vedischen Periode wird solches nicht gelehrt. Man gibt dafür die Zeit zwischen dieser Epoche und die der Heldenepen an. Es ist in der epischen Periode, in welcher der Gott Mono Hanuman dies beschreibt. Wie es scheint, beginnt Kali-Yuga 3000 Jahre vor dem Zeitalter der Fische, möglicherweise mit dem Krieg des Mahabharata, was nur sehr spät in geschriebenen Texten berichtet wird. So treten wir wieder in eine archetypische kosmische Auffassung ein, die sich oben wie unten wiederholt. Die Schöpfung wäre ein ungeheures Atemholen, eine Auffassung, die danach von den Gnostikern angenommen worden ist. Je näher sich die Schöpfung dem Wesen befindet, das ausatmet, umso strahlender, scharfsichtiger wird alles sein. Auf diese Weise, wie sie sich von den Räumen und Zeiten entfernt, nimmt die Energie ab, um beinahe zu verschwinden, kurz vor dem Einatmen, wodurch das Geschaffene wieder aufgesaugt wird, mit einer Zwischenperiode des Einbehaltens, um von Neuem mit dem Ausatmen zu beginnen. Die Ähnlichkeit verliert ihre Banalität, wenn man einsieht, dass selbst das menschliche Atmen nicht mehr sein kann als die Wiederholung im Kleinen dieses Zwerchfell oder dieser kosmischen Lunge. Ewige Nachahmung des Archetypus im Untersten wie im Höchsten. Alles gleicht sich, alles Ewige. Ein unendliches Spiel mit Spiegeln, ein Mandala wie in jenen alten chinesischen Teedosen, in denen eine weitere gleiche Dose gemalt war und diese wieder einen und noch eine und noch eine. Für die Hindus ist es Brahma, der die Welt beatmet. Das Aus- und Einatmen entspricht einem Tag Brahmas. So ist verständlich, dass der Erdentag, das planetarische Jahr und das Sonnenjahr auch eine Nachahmung des Kleinen im Großen ist. Das Jahr, die Monate, die Wochen, die Tage, sogar die Stunden, die Minuten und Sekunden sind archetypisch und haben ihre siderischen Gleichwerte, die wir nachfolgend ausführlich angeben werden. Sie entsprechen der ewigen Wiederkehr des Wesensgleichen, des übermenschlichen Echo, dem Tanz der Schatten in der Höhle der Schöpfung.